Unter dem Jubel von Wissenschaftlern und Politikern aus beiden Parteien hat Präsident Obama per Erlass ein weiteres Zeichen für die politische Wende in Washington gesetzt. We will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research. Hiermit heben wir das Verbot einer staatlichen Förderung der embryonalen Stammzellforschung auf, so der Präsident, der sich damit einem langjährigen Zankapfel widmet. Mit Unterstützung der religiösen Rechten hatte der damalige Präsident George Bush am 9. August 2001 die Förderung entsprechender Forschungsarbeiten massiv eingeschränkt. Fortan konnte mit Regierungsgeldern nur noch an 21 Stammzelllinien gearbeitet werden, die bereits vor dem Stichtag existierten. Auch wenn Barack Obama heute vor allzu hohen Erwartungen an die Forschung warnte, er betonte vor allem die Chance eines Durchbruchs im Kampf gegen Krankheiten wie Parkinson, Diabetes und Krebs. Man versäume Chancen, wenn sich die Regierung nicht an der Forschung beteilige. When government fails to make these investments, opportunities are missed. Promising avenues go unexplored. Obama äußerte Verständnis für die ethischen Bedenken der Gegner embryonaler Stammzellforschung, doch die Regierung habe in den vergangenen Jahren eine seiner Ansicht nach falsche Wahl zwischen Wissenschaft und Moral erzwungen. Ein Widerspruch, der Obama zufolge in diesem Fall nicht bestehe. As a person of faith, I believe we are called to care for each other and work to ease human suffering. Als Christ glaube ich, dass wir füreinander sorgen und menschliches Leid verringern müssen, fügte er hinzu. Innerhalb der nächsten 4 Monate sollen strenge Richtlinien für die Vergabe von Forschungsgeldern entwickelt werden. Mittel unter anderem aus dem kürzlich beschlossenen Konjunkturprogramm. Befürworter und Gegner dieser Entscheidung finden sich in beiden Parteien. So unterstützen prominente Republikaner wie die ehemalige First Lady Nancy Reagan und Senator John McCain den Präsidenten in dieser Frage. Gleichzeitig unterzeichnete Barack Obama ein Memorandum, das nur als weitere Zäsur zur Politik von George Bush zu verstehen ist. Es gehe ihm um die Wiederherstellung wissenschaftlicher Integrität, so der Präsident. It is about ensuring that scientific data is never distorted or concealed to serve a political agenda. Wissenschaftliche Erkenntnisse dürfen nicht verdreht werden, um politische Ziele zu überdecken, und Entscheidungen müssen auf Grundlage von Fakten und nicht Ideologien getroffen werden.